Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst.